Ihr könnt mir alles nehmen, doch eins kann ich euch versprechen: Niemals, niemals passe ich in eure Form, eure Norm und bleibe der Dorn in euren Augen. Der Dorn in euren Augen. Lang genug hab ich versucht, Idealen zu entsprechen, doch wenn ich im Spiegel meine Augen sah, war mir klar: Nein, ich bin's nicht. Und ich werde es niemals sein. Denn ich bleibe dabei, gebe niemals auf. Denn auch ohne euch nimmt mein Leben seinen Lauf. Ich brauch euch nicht, um etwas zu erreichen. Ich stelle selber meine eigenen Weichen. Glaubt ihr etwa, dass ich werde, wie ihr mich haben wollt? Ich werde nie knien, niemals lasse ich mich zu Boden ziehen. In naher Zukunft ist es euch klar, dass mein Weg der bessere war. Warum soll ich so sein, wie ihr mich haben wollt? Ihr habt mich nie verstanden, seht doch sowieso nur, was ihr sehen wollt. Doch ich bin's nicht. Und ich werde es niemals sein. Denn ich bleibe dabei, gebe niemals auf. Denn auch ohne euch nimmt mein Leben seinen Lauf. Ich brauch euch nicht, um etwas zu erreichen. Ich stelle selber meine Reihen und Weichen. Dabei, gebe niemals auf, denn auch ohne euch nimmt mein Leben seinen Lauf. Ich brauch euch nicht, um etwas zu erreichen. Ich stelle selber meine Reihen und Weichen. Denn ich bleibe dabei, gebe niemals auf. Denn auch ohne euch nimmt mein Leben seinen Lauf. Ich brauch euch nicht, um etwas zu erreichen. Ich stelle selber meine eigenen Weichen. Stark. Das war AOV mit Ein Vater Staat.